Zu welcher Menschenart gehörst du? Über eine der damals lebenden Menschenarten wissen wir allerdings ziemlich viel. Und das sind unsere Vorfahren, unsere Ur-Ur-Urgroßmütter und Ur-Ur-Urgroßväter. Zu der Zeit, als die Neandertaler in Europa, die Denisovaner in ihrer sibirischen Höhle und die Zwergmenschen auf der Insel Flores lebten, wohnten sie hauptsächlich in Afrika. Wissenschaftler nennen unsere Vorfahren Homo sapiens oder einfach nur Sapiens. Hast du eine Ahnung, wie sie auf diesen Namen gekommen sind? Lebten unsere Vorfahren vielleicht auf der Insel Sapiens, im Sapienstal oder in der Sapienshöhle? Absolut nicht. Die Wörter Homo und Sapiens sind lateinisch. Latein ist eine uralte, komplizierte Sprache, die heute nirgendwo mehr gesprochen wird und die fast ein bisschen wie Zauberei klingt, eben weil sie so alt und kompliziert ist. Und genau deshalb geben viele Wissenschaftler ihren Entdeckungen gerne lateinische Namen. Egal, ob es Krankheiten, Medikamente, Pflanzen oder Tiere sind. Sie glauben, dass das mehr Eindruck macht. Wenn zum Beispiel eine Biologin einen Vortrag über Katzen hält und ganz besonders wichtig klingen möchte, dann wird sie die lateinische Bezeichnung Felis Catus verwenden, was so viel heißt wie schlaue Katze. Und eine Maus wird sie Mus musculus nennen, was wörtlich übersetzt Mäuschenmaus heißt. Schlaue Katze jagt Mäuschenmaus. Das hört sich nach einem Babybuch an, oder? Da klingt Felis Catus jagt Mus musculus doch gleich viel seriöser und wissenschaftlicher. Auch den verschiedenen Menschenarten hat man schicke lateinische Namen verpasst. Wenn Wissenschaftler über den Neandertaler sprechen und besonders ernst genommen werden wollen, dann nennen sie ihn Homo neandertalensis. Homo bedeutet auf Lateinisch Mensch und neandertalensis heißt, dass er im Neandertal gelebt hat. Der Mensch aus dem Neandertal, also. Und wenn Forscher über die kleinen Bewohner der Insel Flores sprechen, dann sagen sie auf keinen Fall Zwerg. Das wäre ja viel zu einfach. Nein, sie reden vom Homo floresiensis, was so viel heißt wie Mensch von der Insel Flores. Es wird dich wahrscheinlich nicht wundern, dass die Wissenschaftler für unsere eigene Menschenart eine besonders beeindruckende lateinische Bezeichnung gewählt haben. Homo sapiens, da steckt wieder das Wort Homo drin und dann noch sapiens, was weise bedeutet. Weiser Mensch, so lautet der wissenschaftliche Name, den wir uns selbst gegeben haben. Ganz schön angeberisch, oder? Vor allem, weil längst nicht bewiesen ist, dass wir Sapiens tatsächlich schlauer sind, als es die anderen Menschenarten waren. Aber jetzt heißen wir nun einmal so Sapiens. Du bist ein Sapiens und all deine Freunde und Verwandten ebenfalls. Alle Menschen auf der Welt sind Sapiens. Die Deutschen, die Nigerianer, die Koreaner, die Brasilianer, alle. Vor 100.000 Jahren lebten unsere Sapiens-Vorfahren hauptsächlich in Afrika. Sie sahen eigentlich schon genauso aus wie wir. Man hätte sie nur kurz zum Friseur schicken und sie bitten müssen, ihre Tierfelle gegen Jeans und T-Shirt zu tauschen. Doch in vielen anderen Dingen unterschieden sie sich noch gewaltig von uns. Wie alle anderen Menschenarten zu der Zeit besaßen auch die frühen Sapiens Steinwerkzeuge und wussten mit Feuer umzugehen. Sie konnten sich also Löwen vom Hals halten und große Tiere jagen. Aber Getreide aussäen und auf Pferden reiten oder Fuhrwerke und Schiffe bauen, das konnten sie noch nicht. Sie kannten auch noch keine Dörfer und erst recht keine großen Städte. Die brauchten sie auch gar nicht, denn es gab noch nicht viele von ihnen. In ganz Afrika lebten zu der Zeit wahrscheinlich nicht mal 100.000 Menschen. Die hätten alle in ein großes Fußballstadion gepasst. Die Sapiens waren damals also noch nicht die Herrscher des Tierreichs. Womöglich waren das die Wale. Oder vielleicht die Ameisen?